Deutschlandfunk, Information und Musik. Der Chef des Abu Chaka Clans wird spektakulär im Gerichtssaal verhaftet, weil er die Familie von Rapper Bushido terrorisiert haben soll. In Berlin müssen sich Mitglieder eines anderen Clans vor Gericht verantworten, weil sie eine 100 Kilo Goldmünze geklaut haben sollen. Und Nordrhein-Westfalen geht jetzt mit massiven Razzien im Ruhrgebiet und vorgestern im Rheinland gegen kriminelle Clans vor. Zu deren Geschäft gehören Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Prostitution, Raub und natürlich Geldwäsche. Das alles wirft die Frage auf, wie gefährlich die arabisch-kurdischen Clans bzw. deren kriminelle Mitglieder sind und warum sie so lange unbehelligt ihren Geschäften nachgehen konnten. Besprechen möchte ich das mit Olaf Sundermeier. Er ist Journalist und Buchautor und hat letztes Jahr für einen Dokumentarfilm im Clan-Milieu recherchiert. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Herr Jutzke. Herr Sundermeier, NRW-Innenminister Reul, der sagte vor ein paar Tagen, der Staat dürfe nicht zulassen, dass kriminelle Strukturen in Deutschland bestimmen, was Recht ist. Übertreibt Reul oder haben die Clans in bestimmten Städten oder Stadtteilen das Sagen? Nein, da sagt der Innenminister aus Düsseldorf genau, dass das Wesentliche, darum geht es auch bei dieser Clan-Kriminalität, dass diese Leute nicht nur kriminelle Geschäfte machen, sie sprachen ja die Deliktsarten an, Drogen verkaufen, Prostitution und so weiter, sondern sie sich insgesamt über das Recht erheben in Deutschland, insbesondere an verschiedenen Orten, im Ruhrgebiet, in Berlin, in Niedersachsen, also überall dort, wo diese Clans stark sind, dass sie vor Gericht zum Beispiel zeugen, dass dort Zeugen eingeschüchtert werden, dass Polizisten, dass Mitarbeiter von Ordnungsämtern auch bedroht werden. Leute, die versuchen, gegen diese Clan-Strukturen vorzugehen. Und das ist ein bisschen der springende Punkt. Das ist auch das, was Polizisten, was Staatsanwälte insbesondere motiviert, gegen diese Leute jetzt aktuell vorzugehen. Eben dieser Ansatz zu sagen, wir erheben uns über euren Rechtsstaat. Das hier ist euer Staat, das ist nicht unser Land. Wir betrachten Deutschland einzig und allein als Beuteland, in dem wir mit unseren kriminellen Geschäften Geld verdienen. Wenn wir über Clans und Clankriminalität sprechen, dann sprechen wir meistens über Malamir-Kurden und Palästinenser, die während des Libanon-Krieges nach Deutschland gekommen sind. Warum ist diese Gruppe überdurchschnittlich stark in die organisierte Kriminalität abgedriftet? Das sind Menschen, die traditionell schon immer in der Familienbande gelebt haben, in Clanstrukturen, auch in ihren Herkunftsländern. Das ist nicht nur die Türkei, der Libanon, auch Syrien, diese gesamte Region, insbesondere die Provinz Mardin im Südosten der Türkei, wo sie auch nicht als Türken gelten, wo sie nicht als Libanesen gelten, wo sie nicht als Syrer gelten, sondern wo sie immer als Malamir-Kurden, als arabische Kurden in der Familienbande gelebt haben und in diesen Clan-Strukturen dann auch den Weg nach Deutschland gefunden haben über den Bürgerkrieg im Libanon. Viele von denen sind tatsächliche Kriegsflüchtlinge, andere haben das behauptet und haben sich dann in diesen Clan-Strukturen auch in Deutschland wieder eingefunden seit den 80er Jahren. Und diese Clan-Strukturen haben sich hier in Deutschland massiv verhärtet, weil Integration bei diesen Menschen nicht stattgefunden hat. Einerseits, weil die deutsche Gesellschaft, weil der deutsche Staat mit diesen Menschen gänzlich überfordert gewesen ist. Andererseits auch, weil viele von ihnen einfach die Integration als erstrebenswertes Ziel ablehnen. Das heißt, eine komplett verfehlte Migrationspolitik, kann man sagen, ne? Definitiv. Man kann anhand dieser Malamir-Familien aus den 80er Jahren Lehren ziehen zu der aktuellen Flüchtlingssituation, die wir haben hier in Deutschland, zu sagen, diese Fehler dürfen wir nicht nochmal machen. Nicht sehenden Auges dabei es geschehen lassen, dass Menschen in eine Parallelwelt abgleiten, weil man ihnen hier in Deutschland keine Perspektive gibt, in dem zum Beispiel der Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist und dadurch automatisch der Kriminalitätsdruck erhöht wird. Hat der Staat gelernt daraus? Die Sicherheitsbehörden ganz sicher, die Staatsanwaltschaften, die Polizei machen aktuell starken Druck auf die Polizei, dass wir Ähnliches nicht zum Beispiel mit syrischen Clans wiedererleben in Deutschland. Es gibt erste Ansätze davon, dass aus syrischen Familien auch Kriminalität erwächst, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, auch im Ruhrgebiet, in Essen gibt es ansatzweise solche Strukturen und ich sehe doch ganz deutlich an der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, wenn man dem Innenminister Minister Reul zuhört und den Konzepten, die dort jetzt besprochen werden, dass man diesen Fehler nicht nochmal machen will. Aber es ist nicht einzig allein eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das ist das, dieser Punkt ist noch nicht so richtig verstanden worden, nach meiner Wahrnehmung. Wer müsste denn da noch aktiv werden, wenn Sie sagen, gesamtgesellschaftliche Aufgabe? Schulen, ganz wesentlich. Diese Menschen, die Kinder in diesen Familien, die wachsen hinein in Kriminalität als etwas Normales, etwas Erstrebenswertes. Wenn der Vater, der Onkel, der Bruder mit kriminellen Geschäften zu Geld kommt, ist das die Perspektive und nicht eine Berufsausbildung zu machen. Und wir erleben in sehr vielen Brennpunktschulen an Orten, wo diese Clans stark sind, dass sich Schüler, insbesondere männliche Schüler, Jungs aus diesen Familien schon dort auch über gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzen, auch die Autoritäten wie Lehrer und so weiter nicht akzeptieren. Da muss man sehr sensibel sein, auch soziale Arbeit muss und kann möglicherweise eine Rolle spielen. Das wird momentan viel diskutiert. Wie kriegen wir Leute aus diesen Clan-Strukturen raus, in denen Kriminalität etwas Normales ist? Die Parallelwelt, in denen diese Menschen aufwachsen, ist das eigentliche Problem, dass einfach der zivile, gesellschaftliche Umgang mit der Demokratie, mit unserer Allgemeinheit nicht das Erstrebenswerte ist, sondern dass die Kriminalität das Ziel der Menschen ist, auf die sie als junge Leute schon zusteuern. In Berlin wird sogar darüber diskutiert, Jugendliche aus diesen Familien rauszuholen, Aussteigerprogramme, vielleicht sogar auch die Frauen aus den Familien rauszuholen. Ein sinnvoller Ansatz oder zu extrem, zu radikal? Nein, das ist ein Ansatz, den es zum Beispiel, den es in Dänemark schon gibt. Also diese arabischen Großfamilien sind in Dänemark, in Schweden auch sehr, sehr stark. In Dänemark gibt es das erste Projekt, das sich darüber bemüht, über soziale Arbeit insbesondere Frauen rauszuholen aus diesen Clan-Strukturen, weil man sie so ein bisschen als schwachen Punkt erkannt hat. Sie leiden sehr oft nicht nur unter häuslicher Gewalt zu Hause, sondern auch unter dieser Kriminalität, kriminellen Normalität ihrer Männer. Insofern versucht man jetzt in Neukölln, im Übrigen auch in Nordrhein-Westfalen, intensiv auch solche Aussteigerprogramme aufzulegen, die aber Stand jetzt nicht mehr sind als eine Idee, die im politischen Raum diskutiert wird. Nordrhein-Westfalen und Berlin, habe ich ja schon angesprochen, gehen jetzt mit Großrazzien immer wieder gegen die Clans vor. Das war lange Zeit ja nicht so. Warum hat der Staat die Clans so lange gewähren lassen? Weil man das Problem nicht erkennen wollte. Es gilt auch als sehr sensibel, dass man Kriminalität überhaupt ethnisiert. Wenn wir über arabische Großfamilien sprechen, wenn wir über Clan-Strukturen, Clan-Kriminalität sprechen, dann heißt es andererseits ja auch, dass man Menschen nicht in Sippenhaft nehmen kann, dass man nicht jeden Mensch, der den Namen Al-Sain, Omeirat und so weiter, Miri trägt, das sind die bekannten Großfamilien, die schwerpunktmäßig in kriminelle Geschäfte verstrickt sind, automatisch kriminell ist. Und daraus ist so ein bisschen auch die Beißhemmung erwachsen zu sagen, dann beschäftigen wir uns erst gar nicht mit diesem Problem. Hat leider auch dazu geführt, dass es in dieser Zeit immer größer wurde. Es gibt jetzt ein politisches Umdenken, ausgehend nicht nur von Nordrhein-Westfalen, auch von Berlin, insbesondere auch von Niedersachsen, wo man eigentlich sehr früh schon von Clan-Kriminalität öffentlich gesprochen hat, gibt es dieses politische Umdenken auch, weil das insgesamte Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung in den vergangenen Jahren deutlich gesunken ist und man da jetzt einfach entschieden gegensteuern möchte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Regierungswechsel in Düsseldorf, der vor 2 Jahren stattgefunden hat, von Rot-Grün hin zu Schwarz-Gelb, ganz deutlich mit dem Thema Sicherheit und Kriminalität zu tun gehabt hat. Und aus dieser Lehre versucht jetzt die Landesregierung in Düsseldorf sich an die Speerspitze der Auseinandersetzung mit der Clankriminalität zu setzen. Sagt der Journalist und Dokumentarfilmer Olaf Sundermeier. Er hat im Milieu der arabischen Clans recherchiert und macht das auch heute wieder. Vielen Dank.